Zum 80. Jahrestag des historischen Sieges in der Schlacht von Botsombo stellten eine deutsche und eine britische Organisation Sonderbeiträge ins Internet. Die antiimperialistische Forum Deutschlands betonte in einem Artikel mit dem Foto von Präsidenten Kim Il-sung, dass der Knall an jenem Tag, der der koreanischen Nation die Hoffnung auf die Wiedergeburt gegeben habe, auch heute die Armee und Bevölkerung Koreas zur glänzenden Zukunft aufrufe, obwohl es seit der Schlacht von Botsombo viele Jahre vergangen seien. Die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft stellte die Bedeutung des Sieges in der Schlacht von Botsombo ausführlich vor und teilte mit, dass die Koreaner dafür kämpfe, unter der Führung von Genossen Kim Jong-un und dem Banner des großen Zusammenschlusses der Nation das Land um jeden Preis wieder zu vereinigen, wie sie im festen Zusammenschluss um den Präsidenten Kim Il-sung die historische Sache zur Befreiung des Landes erfüllt hätten.